Zwei ruhige Schläge nach vorne gleiten. Ein Stück zurück, die Welle zieht mit. Ich ziehe Luft durch den Schnorchel, unter Wasser rauscht mein Ohr. Salzig schmeckt mir dieser Atemzug, ich zieh ihn durch mein Plastikklo, durch das Brillenglas. Kleinigkeiten sind gut zu sehen, schrumpelige Wasserhände fassen die schwarze Muschel. Ich ziehe Luft durch den Schnorchel, unter Wasser rauscht mein Ohr. Salzig schmeckt mir dieser Atemzug, ich zieh ihn durch mein Plastikmüll. Ich ziehe Luft durch den Schnorchel, unter Wasser rauscht mein Ohr. Salzig schmeckt mir dieser Atemzug, ich zieh durch mein Plastikrohr.